soy tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Die feministische Antiknast-Demo in Chemnitz. Bereits seit 2017 findet dort immer kurz vor dem 8. März die feministische Antiknast-Demo vor der Frauen-JVA in Chemnitz statt. Das anarchistisch-feministische Antiknast-Bündnis ruft dort zur Solidarität mit den inhaftierten Frauen und queer Menschen in der JVA auf. Wie diese Solidarität genau aussehen kann, das erfahrt ihr jetzt. Ich spreche jetzt nämlich mit einer Aktivistin des Antiknast-Bündnisses aus Chemnitz. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Vielleicht mal kurz zu Beginn gleich mal einen Blick zurück. Ich habe gerade schon gesagt, dass die Demo bereits seit 2017 immer so kurz vor dem 8. März stattfindet. Seit 2016 bestehen auch schon Kontakte zwischen gefangenen solidarischen Gruppen und den Inhaftierten der JVA in Chemnitz. Wie ist denn dieser Kontakt damals zustande gekommen? Wie habt ihr es geschafft, den aufzubauen? Ja, ich würde sagen unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also es gibt Menschen, die sich damals in der GGBO, also der Gefangenengewerkschaft, organisiert haben und die da auch ganz aktiv in die verschiedenen Knäste in Deutschland reingegangen sind, Infomaterial verteilt haben. Da ging es hauptsächlich um so Forderungen wie Rentenansprüche für inhaftierte Menschen und gerechter Lohn. Genau, und aus diesen Organisierungen sind Kontakte entstanden. Das war so die eine Schiene. Die andere Schiene sind natürlich immer Leute, die aus einer politischen Bewegung irgendwie inhaftiert werden, zu denen es dann schon direkte Verbindungen gibt und Solidaritätsstrukturen, die die unterstützen. Ja, und naja, so die dritte, aber das ist, würde ich sagen, der geringste Strang ist halt, sind tatsächlich bekannte FreundInnen von Leuten, zu denen dann auch wieder ein direkter Kontakt besteht. Aber genau, also da zeigt sich schon die Schwierigkeit der Soli-Arbeit in den Knast. Die Mauern sind hoch und diese Isolation wirkt nach innen und außen und es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, Kontakte aufzubauen und eben auch zu halten. Auf diese, ja, diese Schwierigkeit, so Gefangene zu unterstützen, würde ich später auch gerne in unserem Gespräch nochmal eingehen. Jetzt aber nochmal vielleicht kurz zu der Demo. Die habe ich ja gerade schon gesagt, gab es 2017 zum ersten Mal. Warum habt ihr euch denn damals entschlossen, das zu der Demo aufzurufen? Ja, genau, also damals war tatsächlich der Anlass, die GGBO in der JVA Chemnitz zu unterstützen, weil es eine Handvoll Menschen gab, die sich in der GGBO organisiert haben. Und ja, das klingt jetzt erstmal so leicht, aber wir müssen uns vorstellen, dass so eine Organisierung in so einer widerständigen Gewerkschaft hinter Gittern mit unheimlich viel Schikane und Repression verbunden ist. Und damals wollten wir einfach diese mutigen, widerständigen Gefangenen unterstützen und aber auch gleichzeitig auf das Problem Knast oder insbesondere auch mal nochmal Frauenknast hinweisen und das eben mit dem feministischen Kampftag verbinden, der für uns ja auch sehr in der Überwindung von Patriarchat, was natürlich genauso auch im Knast wirkt und auch auf die Frauen und queeren Menschen im Knast eben wirkt, zurückzuführen ist. Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Du hast es ja gerade schon gesagt, das Patriarchat, das ist ja auch keine Überraschung. Das gibt es natürlich auch im Knast. Was bedeutet denn das konkret für Flinter, die inhaftiert sind? Ja, ich denke, das ist so ein bisschen komplex und jetzt vielleicht nicht so in zwei Sätzen runterzubrechen. Also einerseits müssen wir halt gucken, was ist Knast? Knast ist so eine Form von Strafe in Deutschland. Was und wer wird da bestraft? Also wenn wir schauen in die JVA Chemnitz beispielsweise, sind da sehr viele Menschen, die sehr, sehr kurze Strafen absitzen, also 60%, die unter einem Jahr drin sitzen. Wenn wir dann schauen, was wird bestraft, sehen wir, dass es unheimlich viele Eigentumsdelikte sind, also gerade diese schweren Straftaten gegen das Leben eigentlich sehr unterrepräsentiert sind. Genau, und dann müssen wir uns schon fragen, aus welchen Gründen begehen Menschen diese Eigentumsdelikte? Ne? Aus welchen Gründen müssen Menschen Ersatzfreiheitsstrafen absetzen? Genau, ganz oft Armut, soziale Probleme, Drogenabhängigkeit. Und dann sind wir schnell wieder beim Patriarchat. Was haben Inhaftierte in ihrem Leben erfahren? Welche sozialen Stigmata und Ausgrenzungsmechanismen, welche patriarchale und sexualisierte Gewalt haben Inhaftierte erlebt, um in diese Situation zu kommen? Und wenn wir an der Stelle angelangt sind, dann wird einfach sehr offensichtlich klar, dieser Knast mit seiner Isolation, mit seiner Ausbeutung, mit seiner Gewalt überhaupt kein guter Ort ist, um das aufzufangen. Und im Gegenteil, ne? Inhaftierte geraten eigentlich immer mehr in diesen Strudel aus sozialer Ausgrenzung, Isolation, Ausbeutung in den Betrieben, medizinischer Unterversorgung und all das sehen wir ja auch in den Statistiken, führt dann dazu, dass sie wieder und wieder und wieder im Knast landen. Und da setzt irgendwie eine, naja, generelle Knastkritik, aber auch eine feministische Knastkritik an, zu sagen, wir brauchen eine andere Verteilung von Reichtum, wir brauchen einen anderen Umgang mit diesen Machtstrukturen, wir müssen die auflösen, damit ja, Menschen einfach selbstbestimmt leben können und nicht der ärmste Teil der Gesellschaft im Knast landet, während der 1% der Reichsten sich auf seinen Yachten ahlt. Ihr kritisiert das ja auch ganz konkret, zum Beispiel an der Kritik des Konzepts oder Begriffs von gerechter Strafe, die ja angeblich abgesessen wird. Und du hast ja jetzt gerade auch schon von Isolation gesprochen. Isolation, das heißt ja nicht nur natürlich von Freundinnen, sondern ja im Fall von Müttern zum Beispiel auch von der Familie und von Kindern. Inwiefern ist es denn Müttern in der JVA Chemnitz möglich, ja ihre Kinder zu sehen oder in Kontakt mit ihren Kindern zu sein? Ja, es ist super schwer und es ist auch durch Corona noch mal schwerer geworden. Also wir können das schon allein an den Zahlen sehen. In der JVA Chemnitz gibt es ja 256 Plätze im geschlossenen Vollzug und 5 Mutter-Kind-Plätze im offenen Vollzug. Also diese 5 Plätze, das ist quasi wie so eine Wohngruppe. Und im offenen Vollzug sagt uns schon, dass die Inhaftierten quasi der Unterbringung im offenen Vollzug geeignet sein müssen, also es darf keine Drogenabhängigkeit festgestellt werden, das Jugendamt muss zustimmen, es gibt eine ganze Reihe an Anforderungen, denen natürlich, also denen einfach viele Inhaftierte nicht genügen. Ja, also ich finde allein schon diese Verteilung, ne, 256-5, zeigt, dass das ein sehr, sehr großes Privileg ist und dieses Privileg natürlich auch als Druckpunkt genutzt werden kann in einem gewaltvollen Knastsystem. Ne? Also du hast ein Privileg, das kann dir auch wieder aberkannt werden und gerade wenn es um eine soziale Beziehung zu einem Kind geht, ist das natürlich sehr schmerzhaft. Ja, wir also haben viele Berichte von Gefangenen gehört, die, also das ist ja eigentlich so der Standard, dass die Mütter von ihren Kindern getrennt werden nach der Geburt. Ne? Stell dir vor, du kommst in Handschellen dann ins Krankenhaus, gebierst dein Kind und das wird dir dann weggenommen. Unter Corona dann eben nochmal mehr diese krassen Kontaktbeschränkungen. Also teilweise durfte ja gar kein Besuch in die JVA kommen, dann nur hinter einer Glasscheibe. Also ja, es ist, ich denke, es ist ein sehr großes Feld und es ist irgendwie sehr einleuchtend, dass es super schwierig ist, eine gute, liebevolle Beziehung zu einem Kind herzustellen, wenn du selbst inhaftiert bist. Und was ich da aber auch nochmal super wichtig finde, ist zu erkennen, dass das ja kein Problem ist, was nur Inhaftierte in Frauenknästen begegnet, sondern ne, die Mehrheit der Menschen in Knästen sind Männer. Und irgendwie wird das ja auch häufig genutzt, dieses, oh, wir können keine Mütter inhaftieren, weil dann haben sie keine gute Beziehung zu den Kindern. Aber also auch wenn ein Vater oder ein Mann oder eine andere Person, die im Männerknast ist, im Knast ist, ist das schlimm für die Familie und für die Kinder. Und deswegen darf es einfach gar keine Knäste geben und kann jetzt nicht als so ein frauenspezifischer Argumentationsstrang genutzt werden. Aber was wir natürlich trotzdem sehen, ist gerade, dass dieses Thema Abtreibung und Schwangerschaft, also jetzt ja nicht nur der Umgang mit den Kindern, sondern auch die eben genannten, natürlich ja nochmal unter einem ganz anderen Zwang und unter einem ganz anderen Machtregime auch stehen für Menschen im Frauenknast. Also genau, es hört ja nicht bei der Beziehung, startet ja nicht erst bei der Beziehung zum Kind, sondern es startet bei der Schwangerschaft oder eben bei der Frage, möchte ich diese Schwangerschaft haben oder nicht? Und da sehen wir eben, dass die medizinische Versorgung in den Knästen einfach katastrophal ist, dass die Therapiemöglichkeiten, die Beratungsangebote einfach ja so weit entfernt ist von dem, was wir außerhalb dieses Knastsystems sehen. Und da liegt natürlich auch eine große Ungleichheit und eine große Ungerechtigkeit. Ja, dieses ungerechte System Knast, von dem wir jetzt ein paar Aspekte nur, die ihr kritisiert, angesprochen haben, das, diese Kritik tragt ihr am Samstag auf die Straße in Chemnitz vor der JVA. Was ist denn so, was ja, kann man denn auf der Demo erwarten? Was werden so Punkte sein, die angesprochen werden und wie wird das Ganze dann rübergebracht? Genau, also tatsächlich ist es eine Kundgebung. In den ersten Jahren hatten wir immer eine Demo gemacht und das finde ich auch nochmal wichtig zu teilen, weil du läufst dann vom Bahnhof in Chemnitz irgendwie erstmal 3 Stunden durch graue Straßen über eine Fernverkehrsstraße, bis du zu diesem Knast kommst. Also diese Isolation ist auch eine räumliche und eine sehr demotivierende. Deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, vor 2 oder 3 Jahren eine Kundgebung zu machen. Und wir stehen auf dem Parkplatz vor der JVA, haben quasi auch Blick auf die Hauptgebäude. Und was euch erwarten kann, wenn ihr kommt, in meiner Perspektive oder in meiner Wahrnehmung, ist es immer eine sehr emotionale Demo. Also einerseits hast du, Kundgebung, jetzt habe ich es selbst gesagt, ne, auf der einen Seite hast du diese riesigen, grauen, abstoßenden Mauern, einschüchternden Mauern, die dich klein machen wollen. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch die Menschen, die aus den Fenstern winken und rufen. Dann hast du diese kraftvolle, feministische Demo mit Musik, mit Grußworten. Wir haben von mehreren widerständigen Gefangenen Grußworte. Wir hatten jetzt auch immer Musikwünsche aus dem Knast und es fühlt sich dann so gut an, da stehen zu können, die spielen zu können und irgendwie ja den Gefangenen auch irgendwie damit Mut zu machen und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Genau, es gibt jedes Jahr auch eine gemeinsame Tanzchoreo, der ihr euch auf jeden Fall anschließen könnt. Und es wird verschiedene Redebeiträge geben von Criminals for Freedom beispielsweise oder den Criminal Queers. In den letzten Jahren hatten wir auch Redebeiträge von Women in Exile und ja, verschiedenen Soli-Gruppen, auch der Soli-Gruppe von Lina. Genau, also ich denke, euch erwartet eine kraftvolle, Kundgebung, eine emotionale Kundgebung und auch insofern eine besondere Kundgebung, dass die eben auch sehr von den Impulsen, von den Musikwünschen, von den Grüßen der inhaftierten Menschen mitgetragen wird. Und vielleicht nochmal jetzt zum Abschluss, weil unsere Zeit ja jetzt doch schon sehr fortgeschritten ist, auch wenn es viele Themen gibt, die sicherlich noch interessant gewesen wären, auch nochmal zum Beispiel wie genau über diese Unterstützungsangebote zu sprechen, das ist vielleicht dann eher an einem anderen Zeitpunkt nochmal besser. Aber für alle, die vielleicht am Samstag jetzt nicht in Chemnitz auf der Straße sein können, wie können denn die Gefangenen in der JVA in Chemnitz, aber vielleicht auch generell Gefangene noch unterstützt werden? Was würdest du da vielleicht noch, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, ich denke, es ist super wichtig, Briefe zu schreiben. Also tatsächlich machen wir das auch jedes Jahr von der Kundgebung heraus, dass es Postkarten gibt, die Menschen dann vor Ort direkt schreiben können, die wir reinschicken. Jeder Brief, jede Postkarte durchbricht die Mauern und ist deswegen super wichtig, ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des, ja, auch des Mutmachens. Genau, es gibt da diverse Seiten, auf denen ihr euch informieren könnt, zum Beispiel auf der Website von den Criminals for Freedom, die heißt criminalsforfreedom.noblogs.org oder auf der Seite des ABC Dresden, die heißt abcdd.org. Genau, also da könnt ihr auf jeden Fall schauen, da gibt es auch oft noch Informationen zu Soli-Aktionen. Es gibt beispielsweise auch gerade die Telefonpatinnen-Aktionen noch seit Corona, wo quasi Menschen den Inhaftierten Geld überweisen können, um deren Telefonrechnungen zu bezahlen, weil sie ja quasi über diesen teuren Anbieter Telio nur telefonieren können und das super teuer ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch informieren und sehr gerne auch hinspenden. Genau, und ansonsten einfach ja, mit offenen Ohren und offenem Herzen diesem Thema folgen und Gefangene nicht stigmatisieren und mit dazu beitragen zu diesem System. Widerständige Gefangene unterstützen, weil es einfach unheimlich mutige Menschen sind, die unseren Respekt und unsere Solidarität verdient haben. Ja, dann vielen Dank auch nochmal für diese tollen Schlussworte. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann könnt ihr am Samstag nach Chemnitz fahren und dort an der Demo teilnehmen. Da findet die anarchistische, feministische Antiknast-Demo statt. Wir haben hier gerade mit einer Aktivistin des Antiknast-Bündnisses aus Chemnitz gesprochen über die Demonstration und die Situation besonders von Flinter in Gefängnissen. Vielen Dank für das Interview und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und eine kraftvolle Demo. Ja, danke. Und es wird eine Live-Übertragung im Radio T, dem freien Radio von Chemnitz, geben von 16 bis 18 Uhr. Also wenn ihr es nicht nach Chemnitz schafft, könnt ihr auch einfach das Radio einschalten und uns von zu Hause aus lauschen. Ja, das ist ja auch nochmal ein guter Tipp, vor allem auch vielleicht für alle freien Radiofans, die hier gerade zuhören. feministische Antiknastkundgebung geht jetzt mittlerweile in die 7. Runde. Und da 7 so eine schöne Zahl ist, möchten wir die ersten Sätze dazu nutzen, um uns zu bedanken. Danke, dass ihr hier seid, denn wir freuen uns über jede Person, die heute mit uns hier steht. Wir begrüßen alle, die das erste Mal hier sind und alle, die die Kundgebung jetzt schon über viele Jahre begleiten. Aber vor allem begrüßen wir euch da drüben. Und damit uns die Menschen da drüben nicht nur sehen, sondern auch hören, wünschen wir uns, dass ihr jetzt mal so richtig Lärm macht. Als es darum ging, sich auf die Moderation dieser Kundgebung vorzubereiten, wurde ein gemeinsames Pad erstellt, um Gedanken und Kritik und eigentlich alles Mögliche niederzuschreiben, um letztendlich eine grobe Struktur für den Ablauf herstellen zu können. Also begannen wir zu schreiben, bis wir uns total im Schreiben verloren hatten. Es gab unzählige Argumente, wieso Knäste einfach nur Scheiße sind. Wir wollten unbedingt aufzeigen, dass die Institution Gefängnis ein grundlegend gewaltvoller Ort ist. Konzepte wie Resozialisierung versuchen wollen, solche Orte weiterhin rechtfertigen zu können. Dass das Wegsperren von einzelnen Menschen niemals gesellschaftliche Probleme lösen kann, sondern versucht, gesellschaftliche Verantwortung auf einzelne Menschen abzuladen und vieles mehr. Aber wem wollen wir das hier eigentlich erzählen? Die Teilnehmenden hier haben sich ja bewusst entschieden, auf eine Anti-Knast-Kundgebung zu gehen. Und euch da drüben, das wäre einfach nur anmaßen. Denn ihr und alle anderen Menschen, die eingesperrt sind und Menschen, die mal eingesperrt waren, wissen leider am besten, was es bedeutet, im Knast zu sein. Wo einfach jeder Tag dem anderen gleicht, wo es kaum Möglichkeiten gibt, Dinge selber zu bestimmen oder zu entscheiden, sondern so vieles von der Willkür der dort Angestellten abhängt. Und ihr wisst auch am besten, was es bedeutet, für 1-2 Euro arbeiten zu gehen, medizinisch unterversorgt zu sein. Und ja, was noch? Vor allem wisst ihr, wie es sich anfühlt, von seinen liebsten Menschen getrennt zu sein. Die letzten Jahre während Covid waren aufgrund dieser vielen Einschränkungen eine besondere Herausforderung. Es war verdammt grausam, an vielen Stellen nicht gerechtfertigt und ihr wart die, die drunter leiden mussten. Und trotz der unmenschlichen Lebensbedingungen gibt es immer wieder Gefangene, die die Kraft aufbringen, sich gegen dieses ungerechte System zu wehren und sich für ihre Mitgefangenen einsetzen. So gab es viele Gefangene, die sich in der Gefangenengewerkschaft organisiert haben, einen Sitzstreik durchgeführt haben, Forderungsschreiben an die Anstaltsleitung oder Unterschriften gesammelt haben. Und auch wenn Knäste versuchen, dass so wenig wie möglich nach außen dringt, so verdanken wir es euch und eurem Mut, dass wir von eben solchen Kämpfen erfahren und berichten dürfen. Wir möchten, dass ihr wisst, dass es Menschen gibt, die in Gedanken bei euch sind. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir euch nicht alleine lassen. Wir werden den ersten Teil mit den Worten von Nancy beenden, einer langjährigen Freundin und engagierten Gefangenen aus der JVA Chemnitz. Du kannst gerne von mir sagen, an alle in Haft: Steht endlich auf und kämpft gegen die Ungerechtigkeit, die ihr tagtäglich erlebt. Und habt auch genügend Rückgrat, auch nach Rückschlägen weiter für eure Rechte einzustehen. Und an alle draußen: Vergesst eure Freunde, Mütter, Väter und Geschwister nicht hinter diesen Mauern, weil ihr seid die Kraft, die wir brauchen, um täglich aufrecht zu gehen. Drin und draußen, Hand in Hand! hier für euch einen Redebeitrag mitgebracht von Criminal Queers. Knast geht uns alle an. Wir müssen über den Zusammenhang von Diskriminierung und Kriminalisierung von queeren, trans, inter- und nicht-binären Menschen reden. Queere, trans, inter- und nicht-binäre Menschen haben aufgrund struktureller Unterdrückung Probleme in der Schule, in der Familie und bei der Arbeitssuche und sind daher häufiger von Armut betroffen als Cisgender-Personen. Das Problem wird bei zusätzlicher Betroffenheit von Rassismus noch verstärkt. Wer in dieser Gesellschaft offen trans oder queer ist, ist also auch häufig von Klassismus betroffen. Wer wegen der eigenen Gender-Performance oder des von der Norm abweichenden Geschlechts nirgends eingestellt wird, ist tendenziell eher vom Amt abhängig oder geht kriminalisierten Tätigkeiten nach, um sich das zum Leben nötige Geld zu verdienen. So gehen einige beispielsweise Sexarbeit nach. Sexarbeiterinnen sehen sich oft mit staatlicher Diskriminierung, Kriminalisierung, Polizeigewalt und gesellschaftlicher Stigmatisierung konfrontiert. Auch generell sind queere, trans, inter- und nicht-binäre Menschen weitaus häufiger von Straßendiskriminierung, sexualisierter Gewalt und Polizeigewalt betroffen. Es ist für viele Alltag, sich verteidigen zu müssen und dabei selbst Repression zu erfahren. Und oftmals landen sie wegen totalen Bagatellen im Knast. Des Weiteren wird Gewalt gegen Queers durch das Justizsystem und die Bullen normalisiert und durch die Medien verharmlost. Gleichzeitig wird jeder Akt der Selbstverteidigung kriminalisiert. Vor allem, wenn es sich um Betroffene of Color oder um SexarbeiterInnen handelt. Also dann, wenn Menschen nicht in das gängige Bild des weißen Opfers fallen. Wie viele Berichte gab es schon, in denen ein Cis-Mann aus Empörung über die Erkenntnisse der Transidentität, aus Eifersucht oder gar Liebe eine Transfrau angegriffen oder sogar ermordet hat? Trans-, inter- und nicht-binäre Menschen werden von der Justiz grundsätzlich stark diskriminiert. Dies reicht von Gewalterfahrungen mit Bullen, bei Kontrollen, Demütigungen, Beleidigungen oder Schikane bis hin zum juristischen Konzept der Standesänderung, wo Betroffene erstmal ihr Geschlecht vor der Justiz rechtfertigen müssen, um dieses offiziell anerkannt zu bekommen. Wir müssen aber auch über die Situation von trans-, inter- und nicht-binären Personen im Knast reden. Knäste beruhen auf einem binären Geschlechterverständnis. Alle Betroffenen werden anhand ihres Geschlechtseintrages im Pass entweder in Männer- oder Frauenknäste gezwungen. In der Praxis geschieht dies aber oft willkürlich und anhand einer Bewertung von Körpermerkmalen nach binärer Geschlechterlogik. So landen zum Beispiel Transfrauen teilweise im Männerknast. Transpersonen sind im Knast besonders häufig von Gewalt und Schikane betroffen, die vom Personal und oder Insassen ausgeht und werden dann meist bzw. eigentlich immer vorgeblich zu ihrem eigenen Schutz in Isolationshaft gesperrt. Außerdem werden Transpersonen oftmals wichtige Medikamente und Hormone verwehrt, auch wenn sie bereits in Hormonbehandlung sind und diese dringend benötigen. Das hat katastrophale psychische und physische Folgen, was zu selbstverletzendem Verhalten oder auch Suizidversuchen führen kann. Auch das dadurch entstehende Hormonungleichgewicht stellt ein großes Risiko dar. Wir sehen also, für queere, trans- und Intermenschen ist Gewalt grausamer Alltag. Wir müssen uns gegen die Unterdrückung wehren und erfahren dabei noch mehr Gewalt durch die Justiz und den Staat. Unsere Selbstbestimmung und Selbstverteidigung wird zum Risiko. Wir müssen uns also mit dem Knast als möglicher Instanz dieses Unterdrückungssystems auseinandersetzen. Aus all dem ziehen wir Konsequenzen für unsere queer-feministische Praxis. Wir müssen unseren Kampf immer auch gegen den Staat, gegen Repression und Polizei richten. Denn diese sind Teil des patriarchalen, kapitalistischen und rassistischen Unterdrückungssystems. Wir appellieren nicht an den Staat, uns mehr Rechte zu geben. Wir nehmen uns, was uns zusteht. Wir bitten die Bullen nicht, unsere Demos zu schützen. Wir treten ihnen mit angemessener Feindseligkeit gegenüber, denn sie haben nichts als unseren Hass verdient. Wir fordern keinen Einbezug in Ehe, Militär oder Polizeidienst. Wir wollen keine queere Integration in staatliche Institutionen. Wir wollen sie alle zerstören. Wir brauchen auch keine queerfreundlicheren Knäste. Wir wollen Knäste abschaffen. Erinnern wir uns, der Stonewall Riot 69 entstand aus der Wut gegen die tägliche Schikane und Gewalt der Bullen, gegen rassifizierte Transfrauen, Drag Queens, Sexarbeiterinnen und prekäre Queers, die sich wütend die Straße nahmen und die Bullen angriffen. Criminal Queers Unite! Ah, oh, gleich wieder gut ab. Nee, kein Bock. Heute hat es einen Traum. Hat es einen Traum. Jetzt. Ich bin verrückt, hab einen Knall und ich hab ne Riesenklatsche, bin gebürstet auf Krawall, weil ich bin ne fiese Atze, denn ich scheiße auf Geschwatze von du bist nicht normal, Alte. Da scheiß ich dick drauf, weil ich das echt für egal halte. Ich habe einen an der Waffe, ich bin Psycho, geh lieber auf die andere Seite, jetzt komm ich so daher spaziert und vielleicht hab ich ja Tollwut und raste übelst aus, wie man das im Psycho-Groll tut. Voll gut, du haust ab, denn ich bin sicher ansteckend oder vielleicht mehr so an deine Normen anecken. Ich gelt als verrückt, nur weil ich deine Norm zerstöre. Oder vielleicht nicht in deine heile Welt gehöre. Ich schwöre, ich würde mich nicht selbst als krank bezeichnen. Auch nicht als gesund, weil ich würde gern das Ganze streichen. Die Unterteilung in Gesunde und in Kranke. Nein, danke, das ist doch der falsche Gedanke. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt. Und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster heil. Der Staat erklärt mich schon für verrückt, weil ich trans bin. Zwangstherapie, anderthalb Jahre Wahnsinn. Dass ich aus der Bahn bin, nach so einem Kack ist eh klar. Checken, ob ich trans bin, schmeckt mir nicht wie Jever. Nee, war schon wieder ein Gutachten, oh nee. Für die Namensänderung, für Hormone, für OP. Und ich geh los zum Psychodoc, 3 Stunden Verhör. Ich mach mich seelisch nackig, intimer geht's nicht mehr. Meine ganze Lebensstory, er fragt mich all die Scheiße. Welche Unterwäsche tragen die, geblümte oder weiße? Mit Spitzen oder Rüschen? Wie süß, dass sie erröten. Er lacht sich schlapp, das ist für das Gutachten von Löten. Und er glotzt auf meine Brüste, will, dass ich mein Genital beschreibe. Fragt mich, wie ich Sex mag. Ich hab keine Wahl, bin feige, dass er mir am Ende in dem Gutachten sein Nein schreibt. Er hat die Macht, doch ich die militante Einheit. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt. Und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster heil. Hallo? Hey Hassi, Fauli hier. Yeah. Hey, was gibt's? Du weißt schon. Oh, alles klar. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Ja, ja, ich bin krank und ultramilitant. Ich bin eine asoziale Farm mit einer Wumme in ihrem Schrank. Ja, ihr bekommt immer nur Angst, weil ich gehe nicht konform. Ich hab den Schädel voller Norm, aber ich nehme es mit Humor. Denn ich bin jetzt am Start mit meiner Clique voller Queers. Ihr guckt ein bisschen verwirrt, wenn wir euch richtig rasieren. Und damit meine ich keine Beine, du Macker. Du machst dir Feinde, wenn du uns hier so beleidigst, du Macker. Denn was geht es dich an, wie wir uns kleiden oder schminken? Dein Fokus liegt auf was uns trennt, anstatt was uns verbindet. Hab keinen Bock mehr auf die Schuhe, die wir nicht ausgesucht haben. Ich trete in keine vorgefertigten Fußstapfen. Ich hab einen Traum und dafür brauche ich keinen Schlaf. Ich gehe jeden Tag trainieren, dann wird mein Traum vielleicht wahr. Ich mach mich bereit für den Tag, an dem's heißt, queere Gangster haben sich durch ihren Kampf endlich befreit. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum. Und bei dem Leben keine Fenster. Heute Nacht, da hab ich einen Traum gehabt und an den denk ich gerade gern. Ja, ich war Teil von einer coolen Gruppe aus queeren Gangstern, die sich wehren. Und wir hatten da so ein paar Adressen und dann ging es los im queeren Gangster-Style. Das war ein schöner Traum und bei dem blieben keine Fenster. Ja, eigentlich sollte sie heute selber hier sein, unsere liebe Sunny. Viele Jahre hat sie mit euch hinter diesen Mauern gesessen, hat sich für ihre und eure Rechte eingesetzt, sich in der GBGO organisiert, Missstände nach draußen veröffentlicht und hat uns jedes Jahr mit der Kundgebung unterstützt. Leider hat sie es heute nicht geschafft, herzukommen. Aber natürlich hat sie uns ein paar Grußworte für euch geschickt. Meine Lieben und vor allem eines, starken Persönlichkeiten auf der anderen Seite dieser schrecklichen Mauern. Starke Persönlichkeiten, das seid ihr. Ihr beweist es jeden einzelnen Tag, indem ihr aufsteht, obwohl es so schwer ist und weitermacht. Oft, wenn das Ziel noch in der Ferne liegt. Ihr sollt eines wissen, ihr seid nicht allein. Das zeigen euch diese wundervollen Menschen, die diese Veranstaltung hier für euch machen. Ich selbst war eine von euch und weiß zu gut, wie ihr euch fühlt. Aber eben auch, wie wichtig es ist, zu kämpfen. Und am Ball zu bleiben. Und was diese Menschen für einen bedeuten und bedeuten können. Bietet ihnen, den ausführenden Objekten des Systems, jeden Tag aufs Neue die Stirn. Lasst euch nichts gefallen. Tragt die Missstände nach draußen. Es wird sich leider nicht morgen ändern. Aber irgendwann. Und ja, daran glaube ich fest, wird es das tun. Und wenn es immer nur ein kleines Stück erreichen, ist auch, sorry. Und wenn wir es immer nur ein kleines Stück erreichen, ist es ein Schlag gegen das System und das zählt. Ihr seid Menschen und so sollt ihr verdammt auch nochmal behandelt werden. Bleibt stark, so schwer es fällt. Ihr seid nie allein. Lea, falls du das hier hörst, du bist nicht allein, ihr alle nicht. Das hier ist euer Moment. Liebste Grüße, eure Sunny W. Das nächste Grußwort ist von Astrid. Und Astrid wünscht uns allen einen ganz fantastischen Frauentag. Vielen, vielen, vielen Dank, Astrid. Wir hoffen, du kannst uns hören und sehen. Als nächstes, ja, macht mal ein bisschen Palermo. Wir hören euch da drüben auch. Wir haben noch einen Musikwunsch für euch. Und zwar die Beatles, die sind so geil. A Day in the Life für euch. I read the news today, oh boy, about a lucky man. Well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Weiteren Redebeitrag. Wir freuen uns sehr. Vom Bündnis zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Hallo! Hi, genau. Ich bin vom Bündnis zur Abschaffung der Satzfreiheitsstrafe. Wir sind ein Bündnis von verschiedenen Initiativen. Ich bin auch bei den kritischen JuristInnen an der FU in Berlin und wir freuen uns immer über neue Initiativen. Also wenn ihr Bock habt, sprecht mich an. Genau, Bündnis zur Abschaffung der Satzfreiheitsstrafe. Wir sind abolitionistisch und unser ein Schritt, oder wofür wir kämpfen, ist die Abschaffung der Satzfreiheitsstrafe, weil wir glauben, dass es ein tief patriarchales, kapitalistisches, scheiß System ist, das arme Menschen bestraft. Jedes Jahr gehen in Deutschland mehr als 50.000 Menschen ins Gefängnis, weil sie die Geldstrafen nicht bezahlen können. In Sachsen sind es 1.500 Menschen. Sie landen dort, weil sie zum Beispiel nicht genug Geld haben, um sich einen Fahrschein für die U-Bahn zu kaufen oder weil sie nicht genug Geld haben, um sich Lebensmittel zu kaufen oder wegen Suchtproblemen, die oftmals entstehen oder dadurch verstärkt werden, dass sie nicht genug Geld haben. Wer eine Geldstrafe bezahlen kann, also reiche Leute, die tun das. Wer es nicht kann, muss ins Gefängnis. So funktioniert das unsägliche System, das sich Ersatzfreiheitsstrafe schimpft. Dieses System fällt eindeutig zulasten des immer größer werdenden Teils unserer Gesellschaft, der armutsbetroffen ist. Das sind auch und insbesondere Flinter. Bei Frauen ist der Anteil der Leute, die wegen Ersatzfreiheitsstrafen inhaftiert sind, besonders hoch. Außerdem fällt es zulasten rassifizierter Menschen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von der Polizei kontrolliert werden und deshalb auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit Geldstrafen belegt werden. Diese Ungerechtigkeit muss ein Ende haben. Deshalb fordern wir das als Bündnis, die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Zurzeit wird im Bundestag ein Reformvorschlag diskutiert, der die Haftdauer bei der Ersatzfreiheitsstrafe halbieren soll. Das bedeutet, wenn bisher Menschen 30 Tagessätze hatten, müssen sie bisher 30 Tage in Haft, jetzt sollen sie 15 Tage in Haft. Dieser Vorschlag ist eine Farce, denn er würde keine einzige Person davor bewahren, ins Gefängnis zu müssen, weil er oder sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Selbst ein einziger Tag im Gefängnis richtet unwiederbringlichen Schaden an. Betroffene werden durch eine Haftstrafe aus ihren sozialen Verhältnissen gerissen. Wenn sie einen Job oder eine Wohnung haben, laufen sie Gefahr, diese zu verlieren. Oft entstehen durch Haftstrafe psychische Probleme oder bestehende Probleme werden durch sie verschlimmert. Gefängnis macht krank, Gefängnis tötet. Vor allem Gewalt gegen Flinter wird allzu oft instrumentalisiert, beziehungsweise Gewalt gegen Cis-Frauen mehr, um eine härtere Strafpolitik zu werben, für eine härtere Strafpolitik zu werben. Aber härtere und längere Strafen sorgen nicht dafür, dass Flinter vor Gewalt geschützt werden. Im Gegenteil, wir stehen hier vor einem Knast, um deutlich zu machen, welche Gewalt von Gefängnissen selbst ausgeht. Mit euch allen zusammen setzen wir uns für eine Welt ohne Gefängnisse ein. Die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ist ein Schritt in Richtung dieser Welt. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir sagen, no justice, no peace, no justice, no peace. Danke und genau, wendet euch an mich, falls ihr Bock habt, mit euch gegen Ersatzfreiheitsstrafen zu kämpfen. No justice, no peace, no prison, no police, no justice, no peace. No prison, no police, no justice, no peace, no prison, no police. Okay, cool. Vielen Dank für euren Redebeitrag. Okay, es geht weiter mit einem Grußwort. Und zwar von einer Insassin aus der JVA Aichach. Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer der Kundgebung, liebe Menschen hinter den Mauern, wir befinden uns im 21. Jahrhundert und bei vielen Männern gilt die Frau als Heimchen am Herd. Die Gesellschaft hat sich sehr stark gewandelt und die Frau muss mit zum Lebensunterhalt beitragen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite bekommt die Frau weniger Lohn für ihre Arbeit. Auch gibt es viele Berufe, wo Frauen keinen Zutritt haben bzw. die Minderheit sind. Frauen haben im Job die gleichen Rechte wie die Männer. Leider haben viele Menschen aber trotzdem sehr veraltete Verhaltensmuster. Eine Frau hat es sehr schwer in der Gesellschaft. Ein Mann darf ja fast alles. Sobald eine Frau das Gleiche tun will, wird mit dem Finger auf sie gezeigt. Das ist ein sehr abwertendes Verhalten. Ich muss auf jeden Fall in kein fremdes Land fahren, um sowas zu sehen. Es passiert ja vor der Haustür und das hier bei uns. Die Politik redet nur und handelt ganz anders. Steht auf und wehrt euch und kämpft für eure Rechte. Solidarische Grüße von einer Insassin aus der JVA Aichach. So, und jetzt haben wir wieder einen Musikwunsch von euch aus Chemnitz. Lasst euch überraschen und viel Spaß. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch. Was uns zusammenhält. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Falsche geht auf. Oh, oh, oh. Alles was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Hier ist der Konsti aus Jena. Schön wieder hier zu sein. Ich grüße alle Gefangenen. Ganz besondere Grüße natürlich an alle Gefangenen aus Thüringen, wo wir extra hergekommen sind. Und nochmal persönliche Grüße an Delina, den Nancy, der Asti und auch an Lea. Genau, ich freue mich auf eure Post. Naja, ich darf jetzt eine Rede vorlesen, die hat uns der Thomas geschickt, der sitzt in Freiburg. Der Thomas sitzt seit 26 Jahren in Haft. Der hat mal eine Bank überfallen, dann haben sie ihn später noch in Sicherungsverwahrung gesteckt. Aber er ist echt ein guter und sehr engagierter und trotz all der Jahre in Haft irgendwie ein sehr interessierter und irgendwie liebevoller und spannender Gesprächspartner. Und er schreibt auch immer sehr schöne Reden und eine lese ich euch jetzt vor. Solidarische und herzliche Grüße an euch im Chemnitzer Knast und an all jene, die nun hier vor den Betonmauern stehen. Ich selbst sitze momentan in Freiburg in Haft, ganz im Südwesten der Republik. Hunderte Kilometer trennen uns, aber die Solidarität, sie spannt ein Netz, das Mauern, das Grenzen und auch Entfernungen überbrückt. In den Knästen sollen Menschen isoliert werden, wir Gefangene sollen untereinander isoliert werden und vor allem sollen wir auch von den Menschen draußen getrennt werden. Aber es sind Demonstrationen wie jene heute, am 4. März, die dieser Herrschaftspolitik ein entschlossenes Zeichen des Protestes und des Widerstandes entgegensetzen. Denn Demonstrationen führen Menschen zusammen, ganz konkret und nah hier vor den Knastmauern. Und eben auch mit uns Gefangenen, die hinter vergitterten Fenstern stehen, die das hier hören können. Für einen Moment zerbricht die Isoliertheit. Es entsteht etwas Gemeinsames. Wir sind nicht mehr alleine. Wir sind viele. Wir sind eingebunden in ein solidarisches Miteinander. Egal, wie sehr sich der Staat mühen mag, uns zu treffen. Und so wird heute erneut ein lebendiges, ein buntes Zeichen der Hoffnung über die Stacheldrähte und Mauerkronen hinweg gesendet. Es gibt Menschen, die für eine Welt ohne Gefängnisse kämpfen, die an unserer Seite stehen, die uns nicht vergessen. Das Netz der Solidarität wird über die Mauer geworfen. Freiheit für Lina, für eine Welt ohne Knäste, Thomas Meyer-Falk aus Freiburg. Wir haben noch ein ganz, ganz großartiges Lied mitgebracht, einen Musikwunsch aus der JVA Chemnitz. Anna Cray, thank you. So many times you reach out to me, but I turned my back cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me. And I can't be without you, love, you're everything. And I wanna say thank you, I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. Yeah, I wanna say thank you, thank you for saving. Thank you. I was lost and you found me. I was geben. Thank you von Anna Gray. Danke für euren Musikwunsch. Liebe Lina, auch von dir haben wir natürlich heute ein Grußwort. Danke für deine Unterstützung. Hallo, als erstes danke, dass ihr heute hier seid und den ewig gleichen Knastalltag durchbrecht. Im Knast grüßt täglich das Murmeltier. Es passiert immer das Gleiche, immer zur gleichen Uhrzeit. Ausnahmen und Abwechslung sind selten und selbst der Blick aus dem Fenster auf die immer gleiche Landschaft oder noch schlimmer auf die JVA-Mauer kotzt irgendwann an. Es ist also schön, mal etwas anderes zu sehen und zu erleben. Danke dafür. Gerne, Lina. Anlässlich des Internationalen Frauentags in 4 Tagen möchte ich Chapeau sagen. Chapeau an die vielen Frauen hier, die kein leichtes Leben hatten, viel durchmachen mussten, Gewalt erfahren haben, jetzt hier sitzen, getrennt von ihren Kindern, mit nur wenig Unterstützung von draußen. Und die trotzdem alle so mega stark sind. Die durchhalten und es sogar noch schaffen, anderen Gefangenen Halt zu geben. Für euch ist dieser Tag und ich ziehe meinen Hut. Grüßen möchte ich auch meine Mama, eine ebenso starke Frau. Auf einen schönen Nachmittag und Abend, Lina. Wir hoffen, du hörst uns, Lina. Hier ist dein Song, Bad Kids. Das bedeutet auch, dass Tag X bald vor der Tür steht. Wir bitten euch, informiert euch auf entsprechenden Medien, organisiert euch, bildet Banden, seid kreativ und vor allem bleibt unversöhnlich! Getroffen hat es wenige. Gemeint sind wir alle! Das ist der Aufruf zum antipatriarchalen Block an der Tag-X-Demo am Samstag in Leipzig nach dem Urteil im Antifa-Ost-Verfahren. Was bisher geschah? Ein paar Leuten wird unterstellt, zusammen gezielt Faschos vermöbelt zu haben. Finden wir ja auch gut so, weil erstens, die wollen uns und viele andere auch vermöbeln und zweitens, sonst macht ja niemand was gegen die. Also den Hammer selbst in die Hand nehmen. Dann haben sich der scheiß Staat und die Kackbullen ein paar Leute rausgefischt und behaupten jetzt, die waren das. Also natürlich erstmal solidarisieren mit denen. Ist ein großes Verfahren und das heißt scheiß News für unsere Zukunft. Und U-Haft und Repression für die Betroffenen sind ja auch zum Kotzen. Nur sind unter den Leuten ein paar scheiß Arschlöcher bei gewesen. So ein Macker, ein Vergewaltiger und patriarchale Schweine. Was also jetzt? Immer noch Solidarität? Naja, so halb. Auf jeden Fall Kritik. Scheiß gewaltausübende Person, scheiß System, scheiß Leute, die die Fresse gehalten haben. Basically. Aber was lernen wir draus? Vertrauen auf eigene Friends und ein konsequenter Umgang, wenn die eigenen Friends selber Gewalt ausüben. Verantwortung übernehmen statt Vertrauen auf die coolsten, die autonomsten und krassesten. Das Private ist politisch nicht nur auf den Kühlschrankstickern. Mund aufmachen, wenn wir Scheißverhalten mitbekommen. Selbstreflexion. Betroffenen glauben, denen zuhören und unterstützen. Cis-Typen unter sich als gefährliche Männerbinde anerkennen und bei aller Kritik auch mal Wertschätzung, Fehlerfreundlichkeit. Nicht nur übereinander, sondern miteinander reden. Dann ein bisschen Zeit lassen für Reaktionen. Durchatmen. Aufeinander aufpassen, keine Antifa ohne Feminismus. Alles schon mal gehört, so vor 40, 50 Jahren. Aber naja, braucht halt ein bisschen, bis das ankommt. So viel zu unserem Background. Kommt gerne in den antipatriarchalen Block, aber spart euch dummes Rumgemackere. Queer-feministische Sprüche mitgrölen, nicht niederschreien. Cis-Männer halten sich zurück. Mal gucken, was so drumherum passiert und ob wir alle schön beisammen sind. Und was wollen wir jetzt? Na, dem Patriarchat mit Anlauf die Kniescheibe raushauen. Toujours pas ôter sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de crâne. marcher avec la rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage, ouais, la rage, ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener. Okay, ihr Lieben, wir haben noch mal ein bisschen gestöbert in unserem Musikwünsche-Ordner und haben so einen Best-Hit von den letzten zwei Jahren gefunden. Und den wollen wir euch natürlich auch dieses Jahr gerne noch mal spielen. Seit Wochen nur müde und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Ich kriege meinen Kopf nicht mehr stumm. Ich hätte nie gedacht, dass das bei mir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deinen Weg. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen an nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. Hab keine Minute, die du mir noch lässt. Irgendwie häng ich total an dir fest. Und jeder stille Moment gehört dir. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deinen Weg. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen an nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Keine Nacht. gehen wir in die nächste Runde. Genau, wir haben noch einen Redebeitrag für euch von den Criminals for Freedom. Liebe Gefangene, liebe UnterstützerInnen, wir sind die Gruppe Criminals for Freedom. Eine Gruppe, die seit vielen Jahren Gefangene unterstützt. Wir möchten euch auf diesem Wege ganz herzliche Grüße und viel Kraft schicken. Von den Gefangenen erfahren wir immer wieder von den Zuständen im Knast, der Demütigung, der Unterdrückung, der Ausbeutung, der Isolation, der Gewalt und auch vom Morden und Sterben. Wir wissen, es ist ein schwieriges Thema, aber man muss es ansprechen. Viel zu viele Menschen verlieren im Knast ihr Leben. Manche sterben an Krankheit und Alter. Viele setzen ihrem Leben ein Ende, weil sie es nicht mehr ertragen. Man kann es nie genau sagen, was der Grund für einen Suizid war. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Haft es nicht besser macht. Eher im Gegenteil. Und dann gibt es auch Menschen, die ermordet werden. Die Justiz versucht in den Fällen alles, um ihre Schergen zu schützen und die ganze Sache zu vertuschen. Nur wenn Mitgefangene, Angehörige und UnterstützerInnen etwas unternehmen, gibt es überhaupt eine Chance, dass die Gesellschaft von diesen Verbrechen erfährt und dass die Opfer und ihre Angehörigen Gerechtigkeit erfahren. Wir unterstützen seit 1,5 Jahren die Mitgefangenen und den Bruder von Ferhat Mayouf. Ferhat verbrannte 2020 in einer Zelle in der JVA Berlin-Moabit, weil die Beamten sich weigerten, die Tür zu öffnen und ihn zu retten. In seiner Zelle brannte es. Er klopfte minutenlang an die Zellentür und schrie um Hilfe. Die Beamten im Gang öffneten sie einfach nicht. Als die Feuerwehr kam, war es zu spät. Ferhats Mitgefangene berichteten uns anschließend von all dem und wir veröffentlichten Berichte. Die JVA Moabit fing danach an, den engagierten Gefangenen Kai zu drangsalieren und zu schikanieren. Sie wollten ihn mundtot machen. Er hat sich jedoch nicht kleinkriegen lassen. Vor kurzem hat der Bruder von Ferhat Anzeige gegen die Justiz gestellt. Wir werden auch diesen rechtlichen Weg begleiten. Solche Fälle zeigen, wie wichtig es ist, dass die Inhaftierten und wir draußen in Kontakt stehen und uns gegenseitig unterstützen. Zu dieser Verbindung trägt auch diese Kundgebung hier bei. Von daher ein großes Dankeschön an alle, die diese Aktion organisiert haben und an alle, die heute hergekommen sind. Und natürlich ganz viel Kraft und liebe Grüße an euch, ihr lieben Gefangenen. Okay, ihr Lieben, wie ihr merkt, es regnet gerade nicht ganz so doll. Das heißt, ihr könnt noch mal Postkarten schreiben für alle, die noch keine Karte geschrieben haben. Wie gesagt, da drüben, neben dem Lauti ist der Infotisch und da gibt es Postkarten. Okay, wir haben noch einen Musikwunsch aus der JVA. Der ist auch so aus unserem Fundus der letzten Jahre und wir sind tatsächlich auch Riesenfan von diesem Lied. Deswegen spielen wir das heute nochmal. Schockverliebt, für alle, die sich noch erinnern, wie großartig das letztes Jahr war. Also freut euch auf Schockverliebt von Erik Philippi. Musik. dreht sich schon immer. Denn mit dir und mir würde sicher was gehen oder nicht. Oder nicht. Ich würde nicht sagen, dass alles so ist wie immer. Denn ich hab dich gesehen und schon war's um mich geschehen. Schock verliebt, hab dich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Hast bei mir irgendwie einen Knopf gedrückt. Ich bin schock verliebt, schock verliebt, schock verliebt. Hab dich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Wusste nicht mal, dass es das noch gibt. Ich bin schock verliebt, schock verliebt. Ich wünsche mir Zeit mit dir ganz allein für immer. Ich glaube, wir zwei würden den anderen gefallen oder nicht. Oder nicht. Ich würde das nie sagen, wenn alles so wär wie immer. Doch ich hab dich gesehen und da war's um mich geschehen. Ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Hast bei mir irgendwie einen Knopf gedrückt. Ich bin schockverliebt, schockverliebt, schockverliebt. Hab dich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Wusste nicht mal, dass es das noch gibt. Ich bin schockverliebt, schockverliebt. Nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Hast bei mir irgendwie einen Knopf gedrückt. Ich bin schockverliebt, schockverliebt, schockverliebt. Hallo, ich nochmal. Ich darf jetzt zwei Grußworte vorlesen von zwei Gefangenen, die ich schon sehr lange kenne. Von der Nancy und vom David. Die habe ich 2016 kennengelernt, oder Ende 2015 sogar schon, als sie sich damals in der Gefangenenwerkschaft organisiert haben. Und wir hatten über viele Jahre Kontakt und haben viel zusammen gemacht. Seit einer Weile sitzen beide wieder, was mir sehr leid tut, aber deswegen haben wir natürlich wieder Kontakt. Und beide haben ein paar Worte geschickt. Und die Nancy, die sitzt ja gerade hier in Chemnitz, also falls du das hören kannst, ganz viele liebe Grüße und jetzt hier deine Rede. Zuerst möchte ich euch allen einen schönen Frauentag wünschen. Zeitgleich möchte ich aber auch an euch appellieren, euch nicht jede Willkür gefallen zu lassen. Denn auch wenn man hier in diesem Etablissement sein muss, weil man Mist gebaut hat, so ist man dennoch ein Mensch, der es verdient hat, auch hinter Gittern wie einer behandelt zu werden. Immer wieder lassen uns Beschlüsse der Gerichte, Vollstreckungsbeamte, sowie auch die regelmäßigen Machenschaften innerhalb der JVAs das Blut in den Adern gefrieren. Täglich wird in den Vollzugsanstalten gegen die verbrieften Rechte der Gefangenen verstoßen. Den Inhaftierten wird stets nahegelegt, gegen die von den Anstalten selbst verursachten Missstände eine gerichtliche Klage einzureichen. Natürlich wohl wissend, dass der Klageweg der giftigste Weg für den Inhaftierten ist. Denn sollte jemand so weit gehen, gegen die juristische Willkür in Gefängnissen zu klagen, bekommt er gleich von beiden Seiten, sowohl von der Justiz als auch von den Vollzugsbehörden, den Stempel aufgedrückt, ein Querulant zu sein. Daher verstehe ich auch vollkommen, dass nicht jeder bereit ist, diesen prekären Weg zu gehen. Aber ich bitte euch trotzdem, euch nicht alles gefallen zu lassen, denn nur so wird und kann sich etwas daran ändern. Wie heißt es doch so schön? Wo Recht zu Unrecht wird, wird der Widerstand zur Pflicht. Ich finde, das trifft es sehr gut. In diesem Sinne, solidarische Grüße, Nancy. Ja, danke für deine aufmunternden Worte. Und jetzt noch zwei Zeilen vom David. Der sitzt gerade im Maßregelvollzug in Stadtroda. Er sagt, Gruß von David Hahn. Gebt nicht auf und kämpft weiter zusammen für euch. Nancy ist besonders gegrüßt. Ich warte auf Post. Okay, und jetzt haben wir noch einen Musikwunsch geschickt bekommen. Hier aus der JVA Chemnitz. Und zwar gruselige Jugendliche. Ich hoffe, ihr hört das, ihr zwei, die sich das gewünscht haben. Digga, was ist mir gleich los, oder? Der Typ ist super komisch. Ich kenne den von Rewe, der hängt da immer hinter der Kasse rum und fragt die Jugendlichen, ob er ihnen Alkohol kaufen soll. Echt so, Mann? Ja, so sieht er auch aus. Böse vor der Schule sitzen, wir sind diese Jugendlichen. Morgens in der Bude kiffen, abends zu viel Fusel trinken. Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn-Sitze, ich glaub, du musst gehen. Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst. Schlechte Laune, gute Mische, guck mal, Party wollen. Fick den Jugendrichter vor der Tür, ein Jugendlicher aus Flur wird so zugekifft. Ich was für heute tun. Ich bin seit 1999 cool. Wir haben beide keinen Führerschein. Fühlt sich an, als wird das früher sein. Ich hab mein Abitur jetzt schon zweimal geschafft. Aber ich war schlau und hab's nicht einmal gemacht. Ich schwöre dir, mein Direx, der war einfach der Spaß. Deshalb hab ich 2000 seine Scheiben zerkratzt. Kannst du jeden fragen, der dabei war, der lacht. Denn danach hab ich dem Trottel in die Einfahrt gekraut. Böse vor der Schule sitzen, wir sind diese Jugendlichen. Morgens in der Bude kiffen, abends zu viel Fusel trinken. Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht vier U-Bahn-Sitze, ich glaub, du musst gehen. Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst. Schlechte Laune, gute Mische, guck mal, Party wollen. 30 Jahre alt, ich bin dieser Jugendliche. Sag, wer hat die meisten Joints geraucht in der Schulgeschichte? Keine Ausbildung, denn ich bin ein Lebemann. Bro, du bist auf Lautsprecher, rufst du mich bei Rewe an? Nimm mir noch ne Schraube rein, alleine auf der Couch daheim. Wheelie auf mein Mountainbike, ich zieh dich ab bei Counter-Strike. In meinem Lebenslauf steht, ich mach Bier mit Zähnen auf. Ich glaub, ich hab Termin beim Abend. Oh, Digga, ich steh nicht auf. Nein, ich steh später mit nem Schädel auf. Schulden war der spät, die Frau, doch Padayok, ich red mich raus. Gruseliger Jugendlicher, Omas haben Angst. Kenne keinen Track, doch habe Tupac-Poster an der Wand. Was ist denn, der Typ ist über 30 oder so? Keine Ahnung. Der hat ein Schwert da? Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Ich brich ihn nicht auf sein fucking Schwert. Also das letzte Mal, als wir hier waren oder so, hat er 3 Stunden über Herr der Ringe erzählt. Also, gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht 4 U-Bahn-Sitze, ich glaub, du musst gehen. Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst. Schlechte Laune, gute Mische, guck mal, Party wollen. Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht 4 U-Bahn-Sitze, ich glaub, du musst gehen. Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst. Schlechte Laune, gute Mische, guck mal, Party wollen. Gruselige Jugendliche, wer hat ein Problem? Jeder braucht 4 U-Bahn-Sitze, ich glaub, du musst gehen. Gruselige Jugendliche, Omas haben Angst. Schlechte Laune, gute Mische, guck mal, Party wollen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Ich überreiche dir das Mikro. Dankeschön. Genau, ich darf jetzt was zu Özgül Emre sagen und ihrem Verfahren. Özgül Emre wird wie Lina mit dem Paragraphen 129 verfolgt. Und kurz zum Paragraphen 129. Er hat in Deutschland leider eine 200-jährige Geschichte. Und zwar wurde der Paragraph 129 StGB damals als Staatsschutzgesetz vom Kaiser eingeführt, um die bürgerliche Revolution in Deutschland zu zerschlagen. Später wurden die Gejagten zum Jäger, haben diesen Paragraphen genommen, um gegen Anarchisten und Sozialisten vorzugehen. Und dann später hat der Nationalsozialismus dieses Gesetz noch perverser modifiziert für seine Zwecke und hat damit sogar Massenmorde begangen in Konzentrationslagern. Und mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz unter Konrad Adenauer wurde es in der Bundesrepublik damals wieder eingeführt als Paragraph 129 mit der Erweiterung 129a. Der Paragraph 129a, mit dem wird auch Lina verfolgt. Bildung einer terroristischen Vereinigung, wer aber terroristisch ist, das bestimmen immer die Herrschenden anhand dieses Gesinnungsparagraphen. Und das hat sich seit 200 Jahren nicht verändert. Der Inhalt blieb immer der gleiche, vom Staatsschutzgesetz zum Gesetze vom, zum Schutze von Volk und Staat bis hin zu heute zum Antiterrorparagrafen. Özgül Emre wurde am 16. Mai 2021 festgenommen in Heidelberg. Sie wurde in der S-Bahn verhaftet. Sie befand sich gerade auf einem Termin von einer Behörde, von der Ausländerbehörde. Und man hat ihr eine Fluchtgefahr konstruiert, so wie bei Lina, um sie halt härter zu bestrafen. Der Unterschied bei Özgül war, sie wurde mit zwei anderen Leuten festgenommen. Sie wurde extra hart behandelt. Die anderen beiden sind Männer. Özgül ist eine Frau, eine migrantische Frau. Sie sollte Anstaltskleidung tragen und das in der Untersuchungshaft. Wir haben in der Bundesrepublik tatsächlich eine Unschuldsvermutung, an die man sich da aber dann doch nicht hält. Die feinen Herrschaften in Karlsruhe befanden es für richtig, ihr die Schuld quasi nahezulegen, dadurch, dass man ihr Anstaltskleidung aufzwingen wollte. Dagegen hat sie sich gewehrt. 44 Tage in einem Hungerstreik. Während dieses Hungerstreiks wurde sie gefoltert. Man hat ihr die Zugabe von Salz und Zucker, die lebensnotwendig sind, bei einem Hungerstreik verwehrt. Dr. Peter Frank, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, hat das veranlasst, dass sie das nicht bekommt. Er wollte sie umbringen, das ist Fakt. Und dazu möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Dazu werde ich jetzt aus einem Brief von Özgül selber zitieren, wie sie ihren Hungerstreik erlebt hat und was sie widerfahren ist. Ich war im untersten Stock. Die Fenster wurden mit einem weißen Material undurchsichtig gemacht. Lediglich Sonnenlicht fiel in die Zelle. Das Fenster, das kaum breiter als meine durchaus kleinen Hände war, hatte oben kleine Löcher. Vielleicht so groß wie eine Bohne. Durch die Luft und Sonnenlicht versuchte ich, meinen Weg zu finden und was zu sehen. Dieses Fenster war immer geöffnet, trotzdem war meine winzige Zelle niemals wirklich durchlüftet. Zum Hofgang, also ans Tagslicht, durfte ich nicht. Da ich die Anstaltskleidung nicht tragen würde, durfte ich auch nicht raus. Dieser 42. Tag meines Hungerstreiks nahm erst sein Ende, als ich für den Krankenhaustransport in einen Polizeiwagen gezerrt wurde. Ich befand mich in einem kleinen Raum, in dem die Toilette unmittelbar neben mir stand und ich durchgehend per Kamera überwacht wurde. In einem menschenunwürdigen Raum und unter menschenunwürdigen Verhältnissen. Am Anfang konnte ich die Toilette noch mit Hilfe eines Rollstuhls erreichen. Aber später wurde auch das zu schwer für mich. Auch als ich es noch hinbekam, entstanden an meinem Bein ständige Blutergüsse. Ich denke, die kamen davon, dass ich mich zu sehr an den Stuhl lehnen musste. Wie bereits erwähnt, menschenunwürdige Verhältnisse. Was haben Sie eigentlich überwacht, als ich mich vor der Kamera unter Schmerzen übergeben musste? Sie kamen nicht einmal zur Hilfe. Was sollte überwacht werden und weshalb? Auch das war nichts anderes als eine Form der Folter. Auch wenn ich keinen einzigen angenommen habe, haben die Angestellten ständig Essensteller auf meinen Tisch gestellt. Sie wurden darauf angewiesen, es zu tun. Es kamen sehr viele, vor allem männliche Wärter, in meine Zelle. Sie haben das Essen auch nicht wieder mitgenommen, sondern ließen es stehen. Ich werde schwach und werde das Essen anrühren, dachten sie sich. Dieses Verhalten sollte erreicht werden mit ihrer Maßnahme, dass mein Wille gebrochen wird. Jedoch hat es nicht etwa dazu geführt, dass mein Wille gebrochen wird oder dass ich das Verlangen bekomme, diese Dinge zu essen. Im Gegenteil, je mehr sie mir brachten, desto schlechter wurde mir und desto stärker wurde mein Wille zu widerstehen. Ihr könnt euch vorstellen, was mit diesen Tellern, die auf diesem Zimmer ohne Luft, dass sie unausstehlich schlecht wurden. Ich musste mich schon vor meiner Verbringung ins Krankenhaus ständig übergeben. Mit diesen Tellern wurde alles nur noch schlimmer. Nach einer Weile nahm die Galle in meinem Auswurf zu. Ich habe kleine Handtücher benutzt, um damit zurechtzukommen. An das Waschbecken über die Toilette kam ich nicht mehr ran. Und obwohl ich ständig per Kamera überwacht wurde, in dieser Anstaltsklinik kam mir niemand zur Hilfe, wenn ich mich übergeben musste. Deshalb übergab ich mich entweder auf mich selbst oder auf den Boden. Sie gaben mir nichts, um den Boden zu wischen. Am Anfang habe ich den Boden, die heruntergefallenen Haare und Staub mit Toilettenpapier aufgewischt. Meine kleine Zelle, genannt wurde sie Krankenstation. Für mich und für jeden anderen Menschen, ganz egal weshalb er dort eingesperrt ist, war es jedoch nichts anderes als eine Isolations- und Folterzelle. Keine Hygiene, keine Luft. Man hat schon fast Angst vor dieser Enge, durch die viel zu kleinen Öffnungen durchzuschauen. Den Tag- und Nachtwechsel erkennt man lediglich durch das bisschen Licht, das schwerlich den Weg in die Zelle findet. Solch eine Zelle, die selbst für eine gesunde Person unzumutbar ist, war für mich, die auch Hilfe brauchte im fortgeschrittenen Hungerstreik, nichts anderes als Folter und Boshaftigkeit. Wie sollen wir das anders nennen? Natürlich sagten sie, dass sie sich um mich sorgten, aber warum eigentlich? Dachten sie an die von den Nazis ermordeten Völker, es waren nutzlose Menschen, die hingerichtet wurden, weil sie den Nazis zufolge das Volk und die Welt verdeckten. Ich zumindest habe in dieser Zelle viel daran gedacht, in Klammern Krankenstation, Folterzimmer, Gaskabine. Natürlich dachte ich daran, Gaskammern können sie nicht mehr einrichten, aber diese große Furcht entflößt Unmenschlichkeit hielt an. Die Gesinnung ist ähnlich. Heute sterben sie nicht mehr alle auf einmal, sondern einzeln. Durch Folter und verlängert und das durch verlängerte mehrere Tage. Die modernisierte Form. Ich habe das Tagebuch von Anne Frank gelesen. Ich lese also von einem kleinen Mädchen, wie sie sich vor den Nazis versteckt, entdeckt wird, die Brutalität der Nazis. Ich erlebe Ähnliches in unserer modernen Welt, in Deutschland. Ich, eine Antifaschistin, eine Sozialistin aus der Türkei, aus Kurdistan, die gegen Hunger und Elend und Ungerechtigkeiten für Brot und Gerechtigkeit kämpft, war für diese Menschen nutzlos. Ich war für diese Menschen lediglich ein Verlust von Zeit und Geld. Und als wenn das nicht reichen würde, wurde ich mit meinem Widerstand auch noch zu einem lästigen Problem. Sie wollten meine Persönlichkeit und meine Identität zermürben. Mein Recht auf einen Prozess ohne Untersuchungshaft wurde unterschlagen. Ich wurde in einer vorher abgestimmten JVA verbracht und das Mainzer Konsulat wollte mich unverzüglich besuchen. Für alles, jede noch so kleine Angelegenheit, brauche ich eine richterliche Erlaubnis. Von dort an gingen die Anträge an die Anstalt. Jeder Antrag zieht sich also über Monate hin. Ich habe bis jetzt, außer mit meinem Anwalt, keine Telefongespräche geführt. Erst nach 2 Monaten habe ich den ersten Besuch bekommen. Der Antrag für Bücher und Zeitschriften wurde erst nach 2 Monaten bewilligt. Trotzdem habe ich bis heute kein einziges Buch von draußen erhalten. Ich besitze jedoch die Würde und den Stolz, gegen all diese Ungerechtigkeiten Widerstand zu leisten. Und ich weiß, dass ich legitim und im Recht bin. Antifaschismus ist kein Verbrechen, sondern eine natürliche Menschheitspflicht. Und es liegt auf der Hand, wer die wahren Verbrecher sind. Meine Erlebnisse so unmittelbar am Beginn meiner Gefangenschaft sind ein weiterer Beleg dafür. Ich habe verstanden, dass kein juristisches, sondern ein politisches Verfahren auf mich wartet. Von dir und von euch möchte ich, dass ihr mich in meinem Kampf für Freiheit nicht alleine lasst. In meiner Person soll nämlich der antifaschistische, antiimperialistische Kampf verurteilt werden. In meiner Person soll der Kampf gegen Drogen, Glücksspiel und jede andere Form der Sucht verurteilt werden. In meiner Person soll der Kampf gegen Rassismus, Polizeigewalt verurteilt werden. Ich möchte deshalb, dass ihr alle all das, was ich hier beschrieben habe, an eine breite Öffentlichkeit tragt. Auch im Gefängnis werde ich nicht aufhören, die Wahrheit zu schreiben und die Rechte der unterdrückten Völker einzufordern. Genauso wie ihr die Stimme meines Todesfastens, meines Hungerstreiks nach draußen getragen habt und mir zum Sieg verholfen habt und ich dadurch meine Rechte erkämpft habe und immer noch lebe, so werde ich auch meine Freiheit einzig auf diesem Wege erlangen. Das Komplott, das gegen mich geschmiedet wurde, werde ich nur so beseitigen können. Ich fordere Gerechtigkeit, die wahren Kriminellen, die Kinder ermorden, die NSU-Mörder loslassen, ihre Mütter ausbuhen, die Mütter der Ermordeten ausbuhen lassen, die wahren Terroristen müssen öffentlich gemacht werden. Und wenn jemand eine Strafe erhalten soll, dann sie. Ich beende meinen Brief fürs Erste. Bis bald, Özgül Emre. Özgül Emre hat ihren Hungerstreik gewonnen, muss keine Anstaltskleidung tragen. Und das alles aber auch nur durch eine breite Solidaritätskampagne. Wir befinden uns weiterhin mit einer Kampagne mit dem Ziel darauf, dass sie ihren Strafprozess auf freien Fuß machen kann, deshalb aus der U-Haft rausgeholt wird. Deswegen sind wir auch mit heute wieder in Chemnitz. Hier sind wir sowieso und waren auf einem langen Marsch und fordern alle auf, sich für die Gerechtigkeit bzw. für die Freiheit von Özgül Emre einzusetzen, sowie für Lina und alle anderen 129B-Gefangenen. Wir können die Nächsten sein. Danke. Großartig. Vielen Dank dafür. Bevor wir zu unserem nächsten Redebeitrag kommen, haben wir noch einen kleinen Hit für euch. We'll be right back. Persönliches Grußwort und danach kommen wir zu dem Herzstück der Choreo. Genau, ja. Gut, dann gebe ich das Wort weiter. Hallo, ihr da drin. Ich bin Peter und ich habe mal nachgezählt, wir organisieren das jetzt schon seit 7 Jahren, dass wir hier zu diesem Scheißknast kommen und das finde ich eine absolute Absurdität. Wenn wir uns mal hier gerade ausschauen und diese Mauern sehen, die sich auftürmen, die ihr jeden Tag anglotzen müsst, die eure Freiheit beschränken, das ist absurd und ich kann mir das im Kopf nicht vorstellen, was das für eine Gesellschaft sein soll, die so mit Leuten umgeht, die sie bestraft, die sie einmauert, einsperrt, einknastet. Ich denke, so eine Gesellschaft hat ein ganz grundlegendes Problem mit sich selber. Und trotzdem ist das für uns jedes Jahr aufs Neue eine riesige Motivation, dass wir hierher kommen und diese Kundgebung für euch organisieren. Weil wir sehen eure Reaktion von drin und ihr seht uns. Und damit können wir die Isolation, mit der ihr jeden Tag konfrontiert seid, wenigstens für einige Stunden brechen. Und wir zeigen euch auch, dass ihr nicht vergessen seid. Der Kampf gegen Knäste, der findet weltweit statt. Und jetzt möchte ich diesen Moment auch nochmal nutzen, um auf einen Freund in Italien hinzuweisen. Alfredo Cospito. Alfredo, der sitzt seit 10 Jahren im Knast. Er ist ein 55-jähriger Anarchist und er befindet sich seit 136 Tagen im Hungerstreik. In diesen 136 Tagen, wo er keine Nahrung zu sich nimmt, hat er über 50 Kilogramm abgenommen. Was will er mit seinem Hungerstreik erreichen? Er ist eingesperrt unter den übelsten Bedingungen und er macht diesen Hungerstreik für bessere Haftbedingungen, für weniger Isolation von Gefangenen. Für Alfredo wird der Artikel 41 bis aus dem italienischen Strafrecht angewendet. Und dieser Artikel sieht äußerst strenge Regelungen vor, welche eigentlich nur für die Mafia angewandt wird. Aber für ihn wird es leider auch angewandt. Und das gesamte Leben von ihm, die Gespräche, wo er hingeht, jeder Moment werden überwacht und per Video aufgezeichnet. Das ist absolut widerwärtig und absurd. Und deswegen rufen wir auf zu Solidarität mit Alfredo Cospito und dem weltweiten Kampf gegen Knäste und für Freiheit, gegen Mauern, Zäune und Knäste und Armut, für Solidarität der Menschen untereinander, für die Freiheit. Sammelt euch! Los geht's! Genau, die Tanzchoreo wie jedes Jahr. Genau, die Zeit rast. Ihr steht alle schon richtig gut. Während ihr alle am Aufbauen seid, möchten wir noch mal ein riesengroßes Danke sagen an die leckere Verpflegung. Njam, njam, njam, njam, njam. Ansonsten möchten wir euch da drinnen bitten, ihr seht, wir sind da, wir kommen jedes verdammte Scheißjahr wieder. Wir wollen euch nicht alleine lassen. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns. Ja, genau, kommt da ein bisschen vor. Traut euch, traut euch. Woo! Es ist dreckig, es ist kalt. Gebt alles. Okay, okay, die Spannung steigt. OMG, we will start now. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Who be setting all these bails? Fire to the squad car, fire in our minds. Fire to the crew that is status all the time. And we gonna let it burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out. And we're gonna let it burn. Burn down every single cop car. Burn down every single cop car. Burn down every single cop car. Freiheit für alle Gefangenen. Freiheit für alle Gefangenen. Okay, ihr Lieben, ja, die Zeit ist so schnell. Hey, vielen Dank für diese Mega-Tanzeinlage. Ja, leider ist schon wieder Zeit zur Verabschiedung. Erstmal danke an alle, die heute hier waren, ans Technikteam, die Technik, die Anmelderin, das Essen, die Kinderbetreuung, die Redebeiträge. Ihr alle, trotz des verrückten Wetters, ja. Und natürlich vielen Dank an euch, dass ihr heute hier mit uns ein bisschen diese 2 Stunden verbracht habt. Wir kommen natürlich wieder, wir lassen euch nicht allein. Wie schon gesagt, schreibt euer Feedback gerne ans Haftleben. Da gibt es auch eine Annonce, wo ihr uns quasi direkt schreiben könnt. Wir schicken auch ganz viele Postkarten rein. Dann könnt ihr uns auch gern antworten. Wir sind gern mit euch im Kontakt, traut euch. Wir können gerne Brieffreundschaften aufbauen, bis wir dann wiederkommen und hier draußen stehen. Also ganz viel Kraft euch, haltet durch, lasst euch nicht unterkriegen von diesem Scheißsystem. Okay, und alle, die einen so einen Luftballon haben, ihr dürft ihn jetzt endlich loslassen. Aber genauso frei wie diese Luftballons fliegen, sollten alle Menschen auf dieser Welt sein. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Devotion. Why you always have to try me? You think thinking I'm gonna follow blindly. Why you always have to try?